Erster Seht, hier ist mein Diener. Ich halte ihn fest. Ich habe ihn erwählt. Ich freue mich über ihn. Mein Geist ist auf ihm. Er wird den Völkern das Recht zeigen. Zweiter, er wird nicht schreien. Er wird nicht laut rufen. Man wird seine Stimme nicht auf der Straße hören. Dritter, er wird ein zerbrochenes Rohr nicht ganz zerbrechen. Er wird einen glimmenden Docht nicht auslöschen. Er wird die Wahrheit sagen und das Recht verkünden. Vierter, er wird nicht müde werden. Er wird nicht aufgeben. Er wird das Recht auf der Erde festmachen. Die Inseln warten auf seine Lehre. Fünfter, so spricht Gott, Jahwe. Er hat den Himmel gemacht und ausgebreitet. Er hat die Erde gemacht mit allen Pflanzen. Er gab den Menschen Atem und Leben. Sechster, ich, Jahwe, habe dich gerufen. Ich nehme deine Hand und beschütze dich. Du sollst meinen Bund mit Israel zeigen. Du sollst ein Licht für andere Völker sein. Siebter, ich öffne blinde Augen. Ich befreie Gefangene aus dem Gefängnis. Ich hole Menschen aus der Dunkelheit. Achter, ich bin Jahwe, das ist mein Name. Ich teile meine Ehre nicht mit anderen. Ich teile meinen Ruhm nicht mit Götzen. Neunter, was ich früher gesagt habe, ist passiert. Jetzt sage ich euch etwas Neues. Ich sage es euch, bevor es geschieht. Zehnter, singt Jahwe ein neues Lied. Sagt allen auf der Erde, wie groß er ist. Das Meer soll rauschen. Die Inseln und ihre Bewohner sollen jubeln. Elfter, die Wüste und ihre Städte sollen laut rufen. Auch die Dörfer, wo Kedar wohnt. Die Menschen in den Felsen sollen jubeln. Sie sollen von den Bergen herabrufen. Zwölfter, sie sollen Jahwe ehren. Sie sollen auf den Inseln sagen, wie groß er ist. Dreizehnter, Jahwe zieht aus wie ein Held. Er ist wie ein Krieger und will kämpfen. Er ruft laut zum Kampf. Er zeigt seinen Feinden, dass er stark ist. Vierzehnter, ich war lange Zeit still. Ich habe mich zurückgehalten. Jetzt stöhne ich wie eine Frau, die ein Kind bekommt. Ich werde laut atmen und schnaufen. Fünfzehnter, ich werde die Berge und Hügel zerstören. Alle Pflanzen darauf werden verdorren. Ich werde Flüsse zu Inseln machen. Ich werde Teiche austrocknen. Sechzehnter, ich werde Blinde auf Wegen führen, die sie nicht kennen. Ich mache die Dunkelheit vor ihnen zu Licht. Ich mache unebene Wege eben. Das ist mein Versprechen. Ich werde es tun und sie nicht verlassen. Siebzehnter, die Menschen, die Götzen vertrauen, werden sich schämen. Sie sagten zu ihren Götzenbildern, ihr seid unsere Götter. Achtzehnter, ihr Tauben, hört zu. Ihr Blinden, öffnet die Augen und seht. Neunzehnter, wer ist blind, wenn nicht mein Diener? Wer ist taub wie mein Bote? Wer ist so blind wie mein Freund? Wer ist so blind wie Jahwes Diener? Zwanzigster, du hast viel gesehen, aber nicht darauf geachtet. Du hattest offene Ohren, aber nicht gehört. Einundzwanzigster, Jahwe wollte gerecht sein. Er wollte seine Lehre groß und wichtig machen. 22. Aber dieses Volk wurde beraubt und geplündert. Sie sind in Löchern und Gefängnissen gefangen. Sie wurden geraubt. Niemand kann sie retten. Niemand sagt, gib sie zurück. 23. Wer von euch will das hören? Wer will darauf achten und es in Zukunft tun? 24. Wer hat Jakob und Israel den Räubern gegeben? Es war Jahwe. Wir haben gegen ihn gesündigt. Wir wollten nicht auf seinen Wegen gehen. Wir haben nicht auf ihn gehört. 25. Darum goss er seinen Zorn über sie aus. Er goss die Wut des Krieges über sie aus. Der Zorn brannte um sie herum. Aber sie merkten es nicht. Es brannte sie. Aber sie verstanden es nicht.